Tja, und auch dieser Regisseur hat der Berlinale einen Besuch abgestattet, der dänische Regie-Exzentriker Lars von Trier. Er hat sich dafür einfach in seinen Campingwagen gesetzt, denn eigentlich reist er nicht gerne, meidet öffentliche Verkehrsmittel, weil er unter Klaustrophobie leidet. Doch für die Weltpremiere der Langfassung seines Films Nymphomaniac nahm Lars von Trier die Reise in Kauf. Die Berlinale zeigte die ungekürzte Fassung des ersten Teils dieses Films über eine Frau, die ihr sexuelles Begehren hemmungslos auslebt. Insgesamt ist es nämlich ein 5,5-Stunden-Epos. Eine gekürzte, unzensierte Fassung startet kommenden Donnerstag nun in den deutschen Kinos. Wieder mit dabei ist die Schauspielerin Charlotte Gainsbourg und ihr Kollege Stellan Skarsgård. Der Schwede gehört ja zur Filmfamilie Lars von Triers, kennt sich bestens aus in dessen Universum und wundert sich über nichts mehr. Ich hatte das Drehbuch gelesen, deswegen kannte ich die Funktion meiner Figur. Ich war 2 Wochen lang mit Charlotte Gainsbourg in einem Raum eingeschlossen. Ich glaube, es gibt Schlimmeres im Leben. Aber im Allgemeinen ist es so bei einem Dreh mit Lars von Trier. Du versuchst verschiedene Sachen. Du machst es so, wie du sie für richtig hältst, und er fügt es dann zusammen. Der Schauspieler Stellan Skarsgård auf der Nymphomaniac-Pressekonferenz in Berlin. Und was genau Lars von Trier nun zusammengefügt hat, das kann uns Anke Lewicke schildern. Lars von Trier liebt ja die Provokation, den Skandal. Doch bei der Weltpremiere in Berlin, da gab es weder empörte Stimmen noch heftige Reaktionen. Was ist passiert? Naja, vielleicht hing es einfach damit zusammen, dass die Leute sich über die pornografischen Szenen gar nicht aufregen konnten, weil sie einfach Teil der Erzählung waren, keine Effekthascherei. Also es geht ja um eine Frau, die wird von Charlotte Gainsbourg gespielt, die trifft einen fremden Mann, der wird von Stellan Skarsgård gespielt. Die beiden ziehen sich zurück in einen kargen Raum und sie fängt dann an, ihre Geschichte zu erzählen. Das ist die Geschichte ihrer Sexualität. Und das Ganze hat natürlich was von einem Psychoanalyse, da ist zwei fremde Menschen begegnen sich und dadurch kann sie sich einfach freisprechen. Also sie kann alles das, was sie erlebt hat, auch ihre Schuldgefühle erzählen, weil das so ein tabuloser Raum ist. Und dadurch sind eben auch alle Bilder, also wir kriegen dann ja in Rückblenden ihre Geschichten erzählt, erlaubt, weil sie einfach zu ihrer großen Erzählung gehören. Ist denn die Aufteilung in zwei verschiedene Fassungen, also diesen langen Director's Cut, der auf der Berlinale zu sehen war, und die nun gekürzte Fassung, die bei uns ins Kino kommt, letztlich nur ein Werbegag? Will man damit einfach Spannung aufbauen? Sicher ein bisschen Werbegag. Auch dieses Plakat, was wir überall sehen, wo die ganzen Darsteller, sieht man ja da mitten im Orgasmus und auch Lars von Trier mitten im Orgasmus und so weiter. Das gehört dazu. Ich kann nur sagen, dass beide Teile interessant sind, dass der längere Teil nicht nur einfach pornografischer ist und expliziter, sondern dass dieser zweite Teil sich vielleicht noch mehr Zeit dabei lässt, zu zeigen, wie dieses Sex, also ihr sexuelles Begehren, immer mehr in eine Sucht umschlägt. Und eine Sucht entwickelt ja ihre eigenen Strukturen. Und diese Strukturen, die möchte Lars von Trier eben aufzeigen. Also da geht es natürlich um Zahlenspiele. Wir sehen, wie Zahlen schon bei der Entjungferung wichtig für sie war, wie sie dann ein gewisses Timing bei ihrem Liebhaber nachts hat, damit sie möglichst viele abwickelt. Da sind auch Zahlen wieder wichtig. Und dann gibt es ja auch noch die Kommentare von Stellan Skarsgård, also von dem großen Therapeuten. Und da wird die Sexualität eigentlich wieder auch in so eine abendländische Kultur eingebettet. Da geht es um Bach und die Musik und Sexualität, um Literatur, aber auch um Botanik und Zoologie. Also der Film weitet sich immer mehr und es geht um Sexualität eben auch als kulturelles und anthropologisches Phänomen in diesem Film. Man hat Lars von Trier ja immer wieder mal den Stempel misogyn aufgedrückt. Manche meinen, er lebe seine Frauenfeindlichkeit auf der Leinwand aus. Diesmal war diese Kritik aber nicht zu hören, obwohl er ja wieder eine Frau in den Mittelpunkt gestellt hat. Ich fand diese Kritik eigentlich schon immer unangebracht. Also es hieß ja nach Breaking the Waves immer Breaking the Wives. Und tatsächlich war es so, dass er bei diesem Liebesfilm opfert sich die Frau tatsächlich. Aber nimmt man doch schon so einen Film wie Dogville. Natürlich wird Nicole Kidman gedemütigt, aber das ist die Umgebung, dieses fremde Dorf, wo sie reinkommt und nicht der Regisseur. Und nehmen wir jetzt die letzten 3 Filme von Lars von Trier, Antichrist, Melancholia und jetzt Nymphomaniac, dann geht es einmal um die Hysterie, einmal um die Depression und einmal um die Nymphomanie. Und er lässt seinen Frauenfiguren einfach diese Hemmungslosigkeit, sie dürfen das alles ausleben, erstmal auch ohne Tabu. Sie sind die Projektionsfläche. Und für mich sind sie eben immer viel mehr als Opfer. Wenn sie Opfer werden, dann wird ja auch immer die Gesellschaft damit reflektiert. Das ist ja nicht der Regisseur. Und nehmen wir jetzt seine neue Hauptfigur, Charlotte Gainsbourg, die heißt ja Joe. Joe ist ja eigentlich auch erstmal ein neutraler Name, Mann und Frau gleichzeitig. Und man darf hier nicht vergessen, sie ist ja die Autorin, sie ist ja die Erzählerin, die uns mitnimmt in ihre Geschichte. Also da, finde ich, kann man nicht von Opfer oder Frauenfeindlichkeit sprechen. Wie nähert er sich denn visuell der Nymphomanie? Arbeitet er jetzt eher im Dogma-Stil oder wie in seinem letzten Film Melancholia mit großen Bildtableaus? Na, ich würde sagen, es ist doch eher die bewegliche Kamera, der Dogma-Stil, weil der Erinnerungsfluss ist ja eher assoziativ. Da muss die Kamera sich ja auch beeilen. Da muss man ja einfach Schritt halten. Und auch genauso mit der Sexsucht. Also es geht ja immer nur um die Befriedigung. Da müssen Kamera und Schnitt einfach immer ihrer Figur folgen. Da bleibt keine Zeit, um den Sex auszuleuchten und sonst was. Also er erzeugt schon eine Unmittelbarkeit, nimmt einen im Grunde auch mit in diese Sexsucht herein. Und es gibt dann auch immer wieder ganz erstaunliche Szenen. Also eine davon, die würde für mich auch als Kurzfilm funktionieren. Uma Thurman kommt, sie ist die Frau eines Liebhabers und sie will ihren Liebhaber eben wieder von Joe, von Charlotte Gainsbourg zurückholen. Sie nimmt die beiden Kinder mit und die ganze Wut und Verzweiflung dieser Frau ist in diesen 15 Minuten drin. Das ist wirklich ein unglaublicher Monolog, wo den Kindern auch nichts erspart bleibt, wo man als Zuschauer richtig erstarrt ist und fertig ist und einfach diese Kränkung dieser Frau so live miterlebt hat. Der zweite Teil, der kommt dann im Frühjahr in die Kinos. Geht der noch weiter? Würde ich sagen. Vor allen Dingen geht er noch mehr in die Abgründe der Sexualität rein. Und da geht es eben um die große Frage, hier in unseren kapitalistischen Zeiten, in unserer, wie es immer heißt, sogenannten entzauberten Welt, welche Bedeutung hat da Sexualität eigentlich noch? Und da geht es eben um die Frage, ist Sex nur noch ohne Liebe denkbar und Liebe nur noch ohne Sex? Das ist dann der Themenkomplex vom zweiten Teil.